Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus Ivis verrückter Welt. Heute auch wieder zu Gast Heike Hallo. und die Dani. Hallo. Ja, und wir wollen gemeinsam uns mit dem Thema beschäftigen, Internet und seine Facetten. Ja, weil im Internet gibt es viel Negatives, auch Positives, ne? Aber meistens muss man doch eher aufpassen, dass man nicht auf irgendwelche Trickbetrüger oder Fake-Accounts und sowas alles reinfällt. Und ja, wir sind alle bei Insta, TikTok oder auch wahrscheinlich auch so oft im Internet unterwegs, dass uns da wahrscheinlich das ein oder andere Fake-Profil oder irgendwas Schlechtes, eine Betrugsmasche oder so schon erwischt hat, wa? Oh ja, auf jeden Fall. Also ist nicht ohne, was da im Netz los ist. Habt ihr Aber schon? wie du schon sagst, Positives wie auch Negatives, ne? Ich weiß, bei dir, Dani, hatten wir ja letztens, da hatte ja Heike das dann auch gepostet, du hattest ja schon mal einen Fake-Account, dein Account wurde irgendwie nochmal erstellt oder so. Ja, da hat eine Bekannte mir auch geschickt. Schau mal, da ist ein Account von dir. Bist du das? Sag, nein. Also, ich war total erschrocken, weil es mir noch nie passiert. Und ich habe es gleich bei Insta gemeldet. Und erstaunlicherweise war der Account dann sofort weg, was sonst nie passiert. Wenn du andere meldest, wie die Porno-Accounts oder die Oh ja, die sind schlimm. Fake-Accounts, Die sind schlimm. da dauert das ewig, ehe die verschwunden sind. Da ist man auch nur am Papier. Also da ist wirklich so diese Krux in der ganzen Geschichte. Klar, du kannst die melden, aber es dauert Ewigkeiten, bis Insta da irgendwie reagiert. Und die andere Tatsache ist ja die, selbst wenn denen heute ein Account gesperrt wird, machen sie morgen einen neuen auf. Also da ist wirklich oberste Vorsicht geboten. Und ja, es ist nervig. Es ist nervig, wenn du permanent irgendwie irgend so eine Fake-Accounts oder eben gerade diese Porno-Accounts Ja. hast, die dann eben Watschmei und schlag mich tot, dann siehst du dir eigentlich schon immer gleich, was da los ist. Und hinter ihren verdeckten Links ja garantiert irgendwo eine ja, kostenpflichtige Seite da noch erstellt haben. Und also da ist oberste Vorsicht geboten. Aber das Schlimme ist, das ist ja nicht nur auf Insta so oder auf TikTok, das ist ja auch schon per SMS, per WhatsApp, finde ich ganz schlimm. Und dann wirst du ja auch schon angerufen und musst tierisch aufpassen. Also eigentlich ist es heute alles, was du machst mit Internet oder so, musst du tierisch gucken, ist es keine Fake-Seite und weil da kannst du ja auch mit Fake-Shops, kannst du ja auch schon drauf reinfallen oder so. Ja, also es gibt ja die unterschiedlichsten Maschen jetzt derzeit, wie du eben schon sagtest. Also dann kriegst du eine SMS so von wegen, Mama, mein Handy ist ins Wasser gefallen, habe hier eine neue Handynummer und kannst du mich mal zurückrufen? Ja, hallo, würden meine Kinder so definitiv niemals tun. Ja, aber es gibt leider Gottes Ja. genügend Leute, die drauf reinfallen und ja, oder eben, was eben noch viel, viel schlimmer ist, wenn dann irgendwelche Seiten kommen, so von wegen, ja, Kind ist in einer Unfall verwickelt und weiß ich was alles und ja, natürlich kriegst du als Elternteil sofort erstmal einen riesen Schreck und überlegst, Hilfe, Hilfe, wie kann ich ja, wo dann einfach letzten Endes nur eine große Abzocke hintersteckt, ne? Und Hattest du sowas schon mal? Also ist dir sowas schon mal passiert? zum Glück so persönlich noch nicht, aber also ich hatte schon diese SMS hatte ich auch schon gehabt, von wegen, Mama, hier ist meine neue Handynummer, ruf mich mal zurück. Ja. Also wenn, würden mich meine Kinder über das Festnetz dann noch Ja, anrufen, ja, ne, weil wir haben noch dieses Festnetz auch noch und würden das niemals so definitiv so nicht handhaben. Also sowas wird bei mir dann immer sofort gelöscht und blockiert, weil sofern du da zurückrufst oder so, ja, bist du in so einer Falle drinne und schon sind die in deinem Handy und können da rumhacken. das ist ja schon wie mit den Links oder so, ne? Einmal auf den falschen Link gedrückt oder so, aus einer E-Mail heraus, weil du denkst, auch die passt und du hast irgendwie, ne, weil das ja heute auch schon alles so echt aussieht. Die kopieren das ja bis aufs, das ist Wahnsinn, du kannst ja kaum noch unterscheiden, ist es jetzt eine richtige, vom richtigen, weiß ich, Anbieter, keine Ahnung was, oder ist es jetzt eine Fake-E-Mail oder Ich Nachricht oder hatte ein. von Telekom eine Fake-E-Mail Ja, das geht doch auch gekriegt. gerade viral auf TikTok oder so. Ja, wenn Sie auf diesen Link drücken, dann können wir Ihnen neue Angebote machen. Und zwar war wirklich nicht Telekom. Und wie hast du das gemerkt? weil ich habe das ausgestellt bei mir, dass ich von Telekom Angebote kriege. Ah, Und okay. dadurch kriege ich ja keine Angebote, weil es ist nervig, wenn ich ein neues Handy möchte oder einen neuen Vertrag, dann gehe ich in den Laden, in Telekom-Shop und mache es da, weil über Internet ist es so und so immer so ein bisschen so eine Sache. Also hast du gar nicht weiter darüber nachgedacht, dass es jetzt eine echte sein könnte. Dir war gleich klar, das ist fake und du gehst da Genau. zum Glück nicht auf den Link. Genau. Ich habe sowas noch nicht bekommen. Ja, toll, toll, toll. Ja. Also es sind ja bei vielen, ne? Also da muss man jetzt gerade, was auch gerade momentan ganz große Masche ist, dass du auf einmal, wenn du ein PayPal-Konto hast, dass du eine Zahlung kriegst, Stimmt. dann kommt die Nachricht irrtümlicherweise falsch gesendet. Kannst du mir das bitte zurückschicken? Schick mir das aber bitte unter Freunde und Bekannte. Ja. Du schickst meinetwegen, weil du denkst, okay, bin ja ein ehrlicher Mensch, schick dem die Ja. 100 Euro zurück. Ja. Was man aber bedenken muss, diese Betrüger, es sind einfach mal Betrüger, haben dir aber als Firma das Geld geschickt und die können das zurückholen. Ja. So. Dann hast du Unter einen Zweifel Freunde und im Bekannte kannst du Angebot. das Geld nicht zurückholen. Ja. So. Dann hast du im Prinzip, die haben ihre 100 Euro da sich, diese dir, ja, falscher, irrtümlicherweise angeblich geschickt haben, zurückgeholt und du hast aber die 100 Euro dann auch schon geschickt, ne? So nach dem Motto. Also Das schon, ja, ja, da muss man heute genau gucken. da muss man genau gucken. Aber es ist schon Wahnsinn. Was natürlich genauso nervig und extrem nervig ist. Also wir kennen uns ja über Insta, also wir kennen uns ja in dem Sinne ja so alle privat. Aber ja, und wer mich über Insta kennt, der weiß, dass ich eben ja ein Fan von Sunrise Avenue bin, in dem Sinne ja dann auch Samu Haba, Rico Rayama und ja, kaum, dass man die irgendwo einen Beitrag von denen liked oder vielleicht da einen Kommentar runtergibt, hast du mindestens 6, 7 Fake-Accounts, ja, dann ist es Samu Haba oder weiß ich, wie die alle sich nennen, ja, oder immer irgendwelche lustigen Zahlen dahinter. Und jeder will dir erklären, er wäre der Echte. Also der Gipfel war bei mir wirklich, dass ich eben mal irgendwie von 6 verschiedenen Samus eine Anfrage hatte, wo ich dann auch mal einen Screenshot gemacht habe und das bei mir in die Story drin gestellt habe und geschrieben habe, ups, welchen soll ich denn nun antworten? Ich weiß es nicht. Helft mir doch mal. Aber auch das ist extrem nervig. Wobei da eben auch noch eine viel größere Gefahr besteht, dass gerade diese Fake-Accounts leider Gottes sehr, sehr viele ja, unbedarfte Fans vielleicht noch oder erreichen und doch so der ein oder andere dann drauf reinfällt, ja, und dann denkt, oh, okay, ich schreibe mich jetzt hier mit Samu und dann wird angeblich angeboten von denen hier, du kannst ein Meet and Greet haben. Und wo manche Frau eben wirklich da bis zu 3.000 Euro überwiesen hat, wo man sich dann fragt, Hilfe, was passiert hier? Also sowas würde eben, ja, in dem Sinne ein Samu Haba oder auch ein Rico würden das niemals tun. Und trotzdem fallen eben Leute drauf rein. Und diese Gauner kriegen somit ihr Geld. Und das ist echt nervig und Naja, nicht nur das mit dem Überweisen. Dann kommt, habe ich auch schon gekriegt, ja, schön, dass du mein Fan bist, und dass du so tolle Kommentare unter meinen Beiträgen gibst. Also kannst du mir vielleicht Cards schicken? Diese Cards, das ist, entweder wollen sie dann für 100 Euro Cards haben oder sind diese Steam-Cards, die eigentlich ja für Spiele sind. Ah, ja. Und eben halt, ja, wenn sie die haben, kriegen sie ja im Prinzip die Nummer. Wenn jetzt jemand so, ich sag jetzt mal, dumm ist, ihnen die schickt, und dann verkaufen sie die. Und somit haben sie auch ihr Geld. Also ich finde es schon gruselig. Auch wenn man jetzt mal an die Jugend denkt, ne, oder die Kinder, die ja jetzt mit der Technik aufwachsen, ne, oder eben schon im frühen Alter anfangen mit TikTok, WhatsApp, ne, das ist eigentlich, das ist gruselig. Da traut man sich den Kindern überhaupt nicht ein Handy oder irgendwie so das alles mitzugeben. Man sensibilisiert sie zwar schon von vornherein und spricht ganz oft, aber es kann ja trotzdem immer mal was kommen, dass da irgendwie auch ein Kind, was noch unbedacht ist, naiv oder nicht drüber nachdenkt. Gerade wenn du hier sagst mit Samu-Fans, dann ne? Boah, cool, der folgt mir. Juhu, oh, klasse. Oder er liebt mich, weil dann schreiben sie auch, ich liebe dich und du bist die Hübscheste und ja, Gut, und das kann man heute ja auch schon überspielen. Ne? Das ist ja jetzt nicht nur Handy, es geht ja auch schon Computer, wenn du da am Computer spielst über irgendwelche Streaming-Dienste oder so, ne, wo du dann gerade Minecraft oder Roblox, da kannst du ja auch schon mit den Leuten schreiben. Da kann sowas ja auch passieren, ne, dass die Kinder dann irgendwie ausgefragt werden oder auch falsch angelockt werden mit irgendwelchen Sachen. Oder eben halt Sprachnachrichten mit KI, wo genau die Stimme nachgemacht wird, wie zum Beispiel ja, von Samu Haber, dass er das angeblich ist. Ne? Oder eben halt, wenn sie sagen, gib mir mal deine Telefonnummer, ich rufe dich an. Auch diese Videochats können gefaked werden. Im Prinzip, wenn du ein Video von ihm zusammenschneidest und dann eben per KI hintersetzt, dann sieht es aus, als wenn er genau jetzt natürlich mit dir spricht. Ne? Ja, schon krass. Es ist schon Wahnsinn. Also auch gerade, was eben die Gefahr für Kinder betrifft. Also muss man wirklich dabei, es ist wirklich die Pflicht der Eltern, die Kinder dafür zu sensibilisieren, auf diese Gefahren hinzuweisen. Weil leider Gottes ja auch teilweise auch über die sicheren Kinderseiten ganz doofe Links existieren. Also wir haben es in der engen, damals mein Sohnemann, zu dem Zeitpunkt war eben so diese Kinderseite blinde Kuh und was eben nur seine Zugangsseite war und trotzdem war da ein Link versteckt, dass er irgendwelche ja, Spielzusätze da dann kaufen konnte, sodass wir auf einmal eine Rechnung von 50 Euro hatten. Bin natürlich damals gegen vorgegangen, habe auch das Geld zurückgekriegt. Aber trotzdem, wenn du da nicht das gleich beobachtest und auch deine Kinder dafür sensibilisierst, dass die eben auf keinen falschen Link und hier nicht weiter und gehen, dann kann das auch schon mal ganz schön arg teuer werden. Ne? Und deshalb definitiv, also an alle Eltern, begleitet zum Anfang eure Kinder im Netz, lasst die bitte da nicht unbeobachtet und achtet drauf, dass ihr eben Sicherheitsvorkehrungen mit einrichtet, weil gerade Kinder sind dafür ganz schnell, dass sie da irgendwo weitergehen wollen, dass sie irgendwas noch zusätzlich haben möchten. Mhm. Und dann ist es eben kostenpflichtig und ja, unsere Kinder wissen es ja teilweise gar nicht. Und guck mal, und selbst fällt ja auch meistens eine Fake-Seite nicht auf, ne? Ja. Man guckt zwar schon und man fällt trotzdem auch als Erwachsener noch rein. Mhm. Und das ist für Kinder dann noch leichter, da reinzufallen. Ja, es gibt ja gerade jetzt auch für Mädchen gibt ja die Seite Star Stable. Ist ja das, ist ein Pferdespiel, wo eben halt User zusammenspielen können online, können aber auch alleine spielen. Und es verstecken sich aber auch Erwachsene dahinter, männliche Erwachsene, die halt dann mit den Mädchen spielen und dann nachher kommen, oh, wollen wir uns mal treffen oder so. Genau da müssen auch die Eltern schauen, was macht mein Kind bei diesem Spiel? Sind das wirklich Freundinnen oder? Gut, man sieht nicht hinter dem Account, wer dahinter steckt. Ja. Aber man muss trotzdem irgendwie gucken, ist mein Kind auch wirklich sicher da? Also da reden wir bei dem Kleinen, reden wir von, auch bei der Großen, wir haben immer gesprochen, haben immer gesagt, nicht was das Bild ist ausschlaggebend, sondern ne, dahinter verbirgt sich immer, kann sich irgendein fremder Mensch verbergen, das weißt du doch gar nicht, nur weil er jetzt da sagt, er ist das und er gibt sich als so und so aus. Also da reden wir auch ganz oft, gerade auch mit dem Kleinen, sehr, sehr viel, dass er da nicht auf irgendwelche, weil er schreibt ja auch bei Roblox oder Minecraft drin mit fremden Leuten, dass er da darauf achtet, dass er da auch nichts rausgibt oder irgendwelche Informationen. Also dass, ja, das also dass die Kinder eben, wie gesagt, auch keine privaten Daten rausgeben. Genau, genau. Und ja, und also sollte auch jedes sollte auch immer so die Ehrlichkeit in der Familie ist das Wichtigste in dem Sinne, um die Kinder zu schützen. Sollte das mal irgendwo dazu kommen, dass ja hinter irgendeinem User da so ein Typ steckt, der die Kinder dann eben irgendwo hinlocken will, dass die Kinder wirklich offen und ehrlich sagen, du, der und der möchte sich mit mir treffen. Also und entweder kann ich das beobachten und gucke mir das selber dann nochmal mit an, wie ist der Chatverlauf? Ja, okay, das scheint hier wirklich ein Kind hinterzustecken. Ja, dann würde ich natürlich mein Kind immer zum ersten Treffen definitiv begleiten und niemals irgendwo alleine hingehen lassen. Ne? Sowieso nicht. Also heutzutage das leider Kind nicht. Sagt dir das wirklich, weil wenn das Kind dir das Heim nicht macht, weil manchmal, Mama hat bestimmt was dagegen, Papa, ich mach, und dann ist es passiert vielleicht. Ne? Gibt es leider, ja. Gibt es leider, ja. Deswegen ist ja so wichtig, von vornherein trotzdem immer zu reden. Und vielleicht, wenn gerade hier, wie du schon sagtest, mit Einstellungen gibt es ja auch am Computer, am Handy, ne, mit Kindersicherung oder so, dass man da irgendwas, dass man das da irgendwie dann kontrollieren kann oder so. Ja, aber auch in dem Moment, wenn ich als Elternteil meinen Kindern eben den Zugang gebe, was ja normal ist, was ja, das lässt sich ja heutzutage nicht mehr vermeiden. Ja, da muss ich aber auch mit meinem Kind über die Gefahren, die da existieren, reden, darauf hinweisen und auch ja, mit meinem Kind auch da schon wirklich so diese Abkommen haben, diese Offenheit, diese Ehrlichkeit. Schatz, sollte dich wirklich jemand da irgendwie anschreiben, sich mit dir treffen wollen, bitte sag mir sofort Bescheid, weil es können dahinter sich auch Verbrecher verbergen. Sind natürlich immer so die negativen Seiten. Und leider ist es ja wirklich so, dass es teilweise ja überwiegt gerade, weil eben zu viele Freaks und Fakes und Betrüger im Netz rum sind. Gerade mit KI jetzt hat es ja noch mal zugenommen. Mit KI hat es jetzt noch mal extrem zugenommen. Und was eben ganz, ganz schlimm ist, sind ja auch teilweise Trittbrettfahrer, die wirklich Tippfamilien, die wirklich in Not sind, die vielleicht auch mal irgendwo mal einen Hilferuf in den sozialen Medien starten, dass es da eben dann sofort Trittbrettfahrer gibt, die da das eben nutzen, um sich Geld zu ergaunern. Und derjenige, der die Hilfe braucht, bei dem kommt nachher das Geld ja nicht an, weil es gibt auch genug Leute, die eben doch gerne mal irgendwo unterstützen wollen und vielleicht sagen können, okay, ich mag den Menschen, der ist mir so sympathisch und deshalb ja will ich ihn unterstützen. Und ja, und seid so nach dem Motto, man überweist da nur 10 Euro hin, aber sind eben 10 Euro, die an der falschen Stelle landen, als da, wo derjenige wirklich Hilfe braucht. Ne? Also das finde ich eigentlich noch viel gruseliger, was da teilweise passiert. Also gerade auf TikTok geht sowas ja auch sehr, sehr dolle durch die Gegend. Also das ist, ja, also man muss definitiv sehr, sehr vorsichtig sein. Ja. Und die Gefahr besteht ja, wie gesagt, nicht nur für Kinder. Nee, die besteht eigentlich durch, ich sage fast durch alle Altersgruppen durch. Ja, bei den jungen Leuten ist es dann immer so, dass die dann vielleicht irgendwo ein Versprechen kriegen, so nach dem Motto, wenn du hier bei der Werbung mitmachst, dann kannst du so und so viel hier als Influencer und weiß ich was verdienen. Dass da auch ganz oft ein Fake hinter ist, dass man dann erstmal irgendwelche Produkte kaufen muss. Genau, dann. Ja, dann vielleicht dann mal wirklich vielleicht ein paar Cent zurückkommen. Das wissen die jungen Leute auch nicht und aber es lockt heute an, ne? Weil wie viel auf Instagram, wie viele Profile gibt es, die da werben mit, ach hier über Internet Geld verdienen, total einfach, nur eine Stunde oder weiß ich wie viele Stunden am Tag. Wenn du das Geld brauchst, ne? Ja. Fällst du drauf rein. Ja, natürlich. Dann lockt dich sowas musst du schon an und dann. Kaufen, damit du überhaupt Geld verdienen kannst und wirst das aber vielleicht nicht los, weil es ja nicht so toll ist. Und so werden auch die Jugendlichen heute angezogen, wenn man guckt, wie viel Influencer es gibt und die da erzählen, auch wie viel Geld sie verdienen mit dem und dem, weiß ich jetzt hier, Minecraft kommentieren oder irgendwas anderes, ne? Dann denken die doch, oh, das ist ja toll. Bin ich bei. Also was ist ja auch ein Haufen Arbeit, wenn du sowas machst. Ist ja nicht so, du bist von heute auf morgen hier mega reich. Ja, und wie gesagt, ist ja auch meistens erstmal geht es damit voraus, dass du ja, gerade wenn du irgendwie Produktinfluencer wirst, dass du erstmal diese Produkte erstmal kaufen musst. Ja. Und ja, du machst dich unglaubwürdig, so nach dem Motto, heute präsentiere ich euch, weiß ich nicht, also gerade bei den Mädels, so nach dem Motto, diese Kosmetikserie, gut, okay, damit hat es nicht geklappt, das ist ein Flop, also die, da kommt die Geld zurück, probiere ich es mit der nächsten Kosmetikserie, aber gestern hat sie doch noch dafür geworben und heute wirbst du dafür und dann bist du schon wieder eigentlich weg von, bist du verbrannt in dem Sinne, und ist schon Stellt man sich einfacher vor als Teenager, ne? Denkt man, du bist Natürlich. total, aber eigentlich ist ja da dann doch. Ja. Und das heißt ja auch, also ich meine, ja, so ein Videoclip zu machen, ist ja nicht einfach so nach dem Motto, okay, ich halte jetzt hier mal kurz mein Handy vor meine Nase ja, du musst die Produkte dementsprechend platzieren, du brauchst also dementsprechend auch dein Equipment, um, ja, weiß ich nicht, ob das beliebige kleine Beleuchtung ist, ob das dann ein dementsprechend gutes funktionierendes Handy, ja, um das da eben aufzunehmen oder Kamera, wie auch immer. So einfach Das ist es ist nicht. nicht. Du gibst erstmal einen Haufen Kohle aus, bevor vielleicht Was reinkommt. Und da es ja auch schon irgendwas. sehr viele unterwegs sind, ne? Ja. Von vielen gibt es ja schon sehr, sehr viele Influencer, die da irgendwie vermarkten und Produkte Hier vorstellen, irgendwie Bilou. sowas. Ja? Bilou, Bilou? was du bei DM kriegst, hier die Haarwäsche und von wie heißt sie? Von Julian und Bibi. Ah, ja. Ja. Ja. Aber es gibt es eben halt auch in den Geschäften, ne? Nicht bloß bei ihr persönlich, sondern eben halt, du kannst es schon überall kaufen. Es ist wieder ein Ja. bisschen was anderes. Ja, na, das ist Werbung. Also die Ja. werden eben über die Produkte, wenn sie da die Werbung, das ist ja immer noch Nee, was das anderes. Hein? hat sie selber Okay. mitentwickelt. Okay. Ja gut, davon gibt es ja auch viele Influencer, Ja. die jetzt schon Ja. selber irgendwelche Produkte oder Marken, weiß ich, Ja. sogar YouTuber gibt es ja heute schon, die ihren eigenen Shop haben. Gab es ja Ja. früher auch nicht, ne? Da war ja Nee. YouTube auch noch nicht so angesehen oder so. Da gab es nur die ganz normalen Jobs, die sind halt irgendwie alle rückfällig geworden, weil die meisten nur noch YouTuber, Influencer sein wollen, weil sie denken, damit das große Geld zu ergaunern. Nicht zu Ja. ergaunern, sorry, zu verdienen. Zu Zu verdienen, zu erwirtschaften, ja, nicht zu erwirtschaften. ergaunern, um Gottes Willen, sorry, nein. Nein, nein, nein, um Nein, Gottes Willen. nein. Also Nicht so. Influencer ist, also wer Ist das ein da auch, Fulltime-Job. wollte ich gerade Ja. sagen, wer das geschafft hat, das ist Ja. ein Fulltime-Job, weil du bist eben verpflichtet, du musst jeden Tag, egal wie es dir geht, Man muss oder immer du Videos bringen. musst immer Videos Ja. drehen, weil machst du keine, bist du weg vom Fenster und ja. Und so schnell wie du gekommen bist, kannst du auch wieder gehen. Das ist. Genau, ja, also da hartes Brot und ist vielleicht nicht unbedingt immer Das ist einfach so. das Einfachste. Und selbst Klar? die sind ja nicht vor Fake-Accounts oder irgendwelchen, ne, Nein. Oh. Betrugsmaschen geschützt oder so. Die kriegen es ja genauso ab wie wir. Ja. Da ist ja, da werden ja sogar noch mehr wahrscheinlich dann die Accounts gehackt oder keine Ahnung, ne? Naja, Wo man definitiv. ja selber noch. Also ist ja auch gerade so, sofern du irgendwo so ein, ja, Promi bist. Art Promi, egal ob jetzt A, B oder C Promi, ja, sofern du da irgendwo bist und wirklich immer im Netz unterwegs bist, kannst du damit rechnen, dass irgendwo von dir ein Fake-Account existiert ja, was eben leider zur Betrugsmasche genutzt wird, ne? Und das ist erschreckend. Und da kann man wirklich immer nur vorwarnen und sagen, Augen auf. Ja. Um Gottes Willen, wir wollen hier nicht das Internet verteufeln und wir wollen auch, um Gottes Willen, auch nicht die sozialen Medien verteufeln, Nee. weil gibt so viele schöne Dinge da ja, man hat auch darüber auch oft die Möglichkeit, wirklich auch nette Leute kennenzulernen und ja, sich zu informieren, Auszutauschen, ne? Auf TikTok auszutauschen. geht ja zum Beispiel auch ganz oft, dass du da, wenn du jetzt irgendwelche Sachen für, was ist jetzt neu ab August oder dann Kindergeld, was kannst du machen oder was kannst du noch beantragen, um da irgendwie, ne? Es Stimmt, gibt da ja auch gibt es schon einige Accounts. einige Accounts, die dann wirklich dann darauf hinweisen und gute Informationen geben und sowas, alles, was man ja so eigentlich nicht weiß, ne? Weil man sich ja damit nicht auseinandersetzt oder irgendwie forscht, Guckt ja auch hinterfragt nicht oder so. andauernd bei Google nach, Nee, was gibt es Neues eben. und Und da finde da ich, ist ja, da man ist es wohl schon. wirklich schon eher manchmal auf TikTok oder Insta, wo man das dann nachlesen Ja, kann. ist man dann auch dankbar für die guten Tipps, ne? Genau, Ja, die also dann. deshalb, also ja, wie gesagt, ich will da um Gottes Willen nicht verteufeln und es gibt eben, wie gesagt, auch sehr, sehr viel Positives, was eben auch sehr, sehr schön ist, was auch, sag ich mal so, auch für unsere Kinder eben ganz, ganz wichtig ist, dass die eben sich auch wirklich teilweise ja auch Informationen jetzt wirklich aus dem Netz rausziehen können, was sie eben für die Schule benötigen und. Also Oder so an Wissen sich ja, aneignen und so wollen. an Wissen sich ein. Ja, also das ist schon erstmal. Aber trotzdem, wie Immer gesagt, aufpassen. immer aufpassen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Nicht blauäugig durchs Netz laufen, sondern mit offenen Augen und Vorsicht vor Fake-Profilen und egal in welche Richtung, ob das jetzt irgendwelche, ja, in dem Sinne Prominente sind, die einem angeblich folgen, wird kein Prominenter machen. Und ja, oder diese Loverboys, die dann irgendwann schreiben, so nach dem Motto, du bist ja die beste und schönste Frau überhaupt und auf dich habe ich gewartet. Ja. Mach mal bitte Geldtasche deine Geldtasche offen. auf und schick mir mal, wie du schon so schön sagtest, irgendwelche Karten. Eben auch bis hin, leider Gottes, ja, in die Richtung, gerade was eben Kinderschutz betrifft, leider Gottes auch, ja, Pädophile, die sich auf verschiedenen Seiten rumtummeln. Auf, manchmal sogar auf Kinderseiten. Und gerade denke ich mal auch auf Kinderseiten, weil sie sich hinter einem Kinderprofil verstecken können und somit die Kids auch anlocken. Ja, da fehlt es irgendwie noch an Sicherheit, finde ich. Ich meine, wenn man sieht, wie einfach es ist, einen Account oder ein Profil zu erstellen, ne? Du kannst ja, brauchst ja nur dein Geburtsdatum faken oder keine Ahnung, irgendwie was. Eigentlich ja. Genau, ne? Also das ist ja eigentlich ein Witz, was du da an Sicherheiten in dem Sinne bei, na, ja. Eine E-Mail-Adresse kannst du auch jederzeit und Stunde dir irgendeine aussuchen und es gibt ja da nirgendwo Kontrollen und daher ist es relativ leicht, eben ja, als schwarze Schaf durchs Internet zu reiten und da irgendwo gucken, wer springt auf meinen Rücken und füttert mich. Und gerade noch, Das ist gut gesagt. und gerade dann noch mit KI, ne, wo dann Ja, eh dann, wo du auch nicht mehr unterscheiden kannst, ist jetzt wahr oder ist jetzt, ist schwer, ja, die Kinder darauf vorbereiten, dass sie sehr, sehr sensibel ist, glaube ich, für alle ein harter Job. Ja. Also da muss man echt mit viel reden. Und wie gesagt, und da wirklich, ja, ab dem ersten Tag, wann dann das Kind ins Internet darf, unbedingt die Kinder dabei begleiten. Anders kann man die Kinder leider Gottes nicht schützen. Ja, weil sie schon alleine für die Schule ins Internet müssen. Zwar vielleicht ab der zweiten Klasse noch nicht, aber ab dritte Klasse kommt dann, ja, dann schon auch ins Internet und Oder wenn sie so, irgendwelche Sachen herausfinden sollen, ne? Über ein genau. Tier, irgendwas, da musst du ja auch schon im Internet surfen, um das beste Ja. Ergebnis dann zu bekommen. Oder es ist heute, ne? Du guckst halt nicht mehr in Bücher, sondern wenn du was brauchst, du guckst als erstes bei Dr. Google. Ja, wer hat denn heute noch den dicken Brockhaus zu Hause zu Ja. stehen, Mein Sohn. ne? Ganz viel, aber trotzdem, Dr. Google steht immer an erster Stelle. Ja, natürlich, ist einfach. Ja, den habe ich immer in der Hosentasche, so nach dem Motto. Und wenn du Dr. Google nicht hast, hast du Alexa oder andere Sachen, die dir dann da irgendwelche Antworten drauf geben, das ist schon. Genau. Nein, aber wie gesagt, also ich denke, ja, es gibt positive wie auch negative Seiten, wenn man mit offenen Augen im Internet unterwegs ist und ein bisschen seinen Verstand einschaltet, dann ist es ein schöner Ort, wo man wirklich, ja, und teilweise auch sehr viel Zeit verbringen kann, Ja. ja, wo man dann eben auch nicht vergessen darf, dass es auch noch ein reales Leben gibt. Aber ja, es ist ein Geben und Nehmen und man sollte sich eben selber auch da auf jeden Fall schützen und lieber zweimal auf eine E-Mail-Adresse gucken oder auf Auf einen einen Account, ja, Internetseite, einfachen ne? ja, und irgendwelchen dubiosen Links definitiv nicht folgen. Ist ein schönes Schlusswort. Ich mache das immer Ne? sehr toll. Alles klar. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald. Und Bis habt Spaß bald. im Netz.